فيه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. المرط والكساء، المرحل هو الذي فيه صورة رحال الإبل وهي الأكوار، يعني فيه أكوار. بارك الله فيكم. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيها إشارة إلى أحاديث سابقة، وفيها الإشارة إلى جواز لباس الأسود. هنا قال عليه عمامة سوداء، النبي صلى الله عليه وسلم لبس عمامة سوداء، وهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، لما دخل مكة صلوات ربي وسلامه عليه كان عليه عمامة سوداء، ولها هذه العمامة أرخى طرفيها بين كتفيه. فالإرخاء إما أن يكون إلى الخلف وهذه تسمى ذؤابة، وإما أن يكون إرخاء هكذا، يعني مثل اليوم اللي يسموه شماغ، شماغ يعني مثل الشماغ، فلا بأس، ولا بأس باللون. وهذا الحديث فيه دلالة جواز لبس العمامة، ومن الأفضل أن يجعل لها ذؤابة وأن يرخي طرفها من خلف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العمامة التي ما فيها ذؤابة، يعني ما فيها مثل الذيل، فهذه تسمى الصماء، وكلاهما جائز. أما بالنسبة بارك الله فيكم للحديث الآخر، فهو حديث عائشة رضي الله عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كفن بثياب تنسب إلى سحول، بثلاثة أثواب بيض من قطن، بيض من قطن، لا فيها لا عمامة ولا قميص، يعني ثلاثة أثواب، والنبي صلى الله عليه وسلم كفن فيها. وهذا فيه دليل كذلك على أن الميت لا يجعل له لا قميص ولا عمامة، وإنما تكون ثلاثة أثواب توضع فوق بعضها ويوضع الميت فيها. وبارك الله فيكم يكفن الميت فيها. وأما الحديث الآخر فيها عن عائشة كذلك، النبي صلى الله عليه وسلم خرج وعليه كساء مرحل، أي فيه أكوار، أي فيه أكوار، وهذا كله على جواز أن يلبس الإنسان هذه الأنواع من اللباس. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. في كومنت سودم حديث توم نيكسن حديث ومدرسة حديث أبو سعيد عمر ابن حريث، عمر ابن حريث، عمر ابن حريث. berichtet, ich erinnere mich, dass der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم einen schwarzen Turban trug, dessen beide Enden über seine Schultern fielen. Nach einer anderen Version bei Muslim trug der Gesandte صلى الله عليه وسلم einen schwarzen Turban, während er predigte. Während er predigte. Und Barakallah fikum, das ist die Überlieferung bei euch. 785, bei mir 789. Der Hadith der Unterschied. Natürlich, das ist der Beweis. Nee, 85. Bei mir ist 85. Barakallah fikum, das ist. Das ist Jaber, was du meinst. Das ist 84. Abu Sa'id Amr bin Huwairith. Das geht nicht. Ja, vielleicht die andere Seite ist anders, aber hier 86 ist von Aisha. Auf jeden Fall, inshallah, barakallahu fikum. Und zwar, das geht in diesem Hadith darum, wegen Turban. Turban war schwarz. Und das ist der Beweis, dass man schwarzen Turban tragen darf. Und es gibt hier keine, jetzt nicht, dass man sagt, ja, das ist besser, einen schwarzen Turban zu tragen, aufpassen. Das heißt, man darf das tragen, aber es gibt nicht, dass man sagt, das ist besser. Weil der Prophet das nur getragen hat, kann man nicht sagen, ja, das ist besser. Und natürlich auch Jabir hat überliefert, dass der Prophet auch, als er Mekka befreit hat, er hat auch einen schwarzen Turban gehabt. Aber was hier, was damit zu tun hat, ist, der meinte, es gibt diesen Turban, wenn das der Kopf des Mann ist und er hat diesen Turban drauf, es gibt verschiedene Arten. Es gibt diesen Turban, was man trägt, so, und da hat kein sage ich jetzt, das ist voll, hier so, das ist eine Art und das ist erlaubt, wie Mütze sozusagen. Das andere Art ist, dass man so lässt, also wie dieser Schmach, was man heute sagt. Ja, das gehört zu dem Wort alles so. Und das auch erlaubt. Und natürlich das Beste ist, dass man Imame trägt. Und Imame, es war das, wenn das der Kopf ist. Imame ist so fast auf und von hinten barakallahu. Und wenn wir jetzt von hinten sagen, das ist der Kopf, von hinten, passt auf, da trägt man hier Imame. Da trägt man hier Imame. Und nach hinten lässt man so wie ein. Jetzt man wie ein Schwanz, sage ich jetzt nach unten. Und das ist das Beste. Allah Ta'ala ala wa ala. Und die Farbe, da kann man weiß tragen, gelb tragen, grün tragen, rot tragen, ist überhaupt kein Problem. Allah Ta'ala ala wa ala. Die nächste Überlieferung, Barakallahu fikum, Aisha radhiyallahu anha, berichtete, der Gesandte Allah wurde zu seiner Beisetzung in drei weiße Tücher aus jemenitischer Baumwolle gehüllt. Unter diesen trug er weder Hemd noch Turban. Barakallahu fikum, das geht darum, Leichentuch. Leider muss ich sagen, heutzutage, bei vielen Leuten, wenn sie Leichentuch machen, die machen ein Hemd und machen sie ein Isar und manche machen Turban und dann kommt am Ende ein Leichentuch. Und diese drei sind falsch, weil der Prophet, als er beigesetzt worden ist, hat man überhaupt nicht gehabt, sondern, Barakallahu fikum, die waren drei weiße Tücher ineinander, ohne Turban. Das heißt, wenn man einen Verstorbenen umhüllen will, wenn man Kaffee machen will, dann holt man drei Tücher, drei Kleinen das so, und da tut man den Verstorbenen drin, und dann wird der Verstorbene damit umgewickelt oder umgehüllt, und das ist alles. Aber für uns ist wichtig hier, es geht um diese Baumwolle, und es geht auch darum, die weiße Farbe. Weil die weiße Farbe, die beste Farbe ist, war ein Muslim. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das haben wir, das Hadith gehabt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, die beste Farbe, was ihr anzieht, ist weiß. Wickelt eure Verstorbenen mit weißen Tüchern um. Nächster Hadith, barakallahu fikum, Aisha radhiyallahu anha auch sagt, eines Tages verließ der Gesandte Allahs das Haus, während er ein Gewand trug, auf dem aus schwarzem Haar Kamelsättel abgebildet waren. Wie Kamelsättel abgebildet waren. Das heißt, man darf auch andere Bekleidung tragen, außer jetzt eine einheitliche Farbe. Außer im Gebet. Im Gebet ist besser, dass du eine einheitliche Farbe trägst, aber alles andere ist kein Problem. Allah Ta'ala, Amen. Man sieht, die Hadithe, die sind ganz klar, da braucht man nicht viel drüber zu sprechen. Barakallahu fikum. Und Mughira ibn Shu'bah رضوان الله عليه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسيره فقال لي أمعك ماء قلت نعم فنزل على عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وعليه جبة من صوف فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. الحديث عند البخاري ومسلم. وفي رواية وعليه جبة شامية ضيقة الكمين الجبة. وفي رواية أن هذه القصة كانت في غزوة تبوك إذن بارك الله فيكم، هنا طبعا في فوائد كثيرة في هذا الحديث. المسألة لها علاقة بالمسح على الخفين، ولكن الحديث نحن الذي يهمنا من الحديث هو الجبة الشامية. النبي صلى الله عليه وسلم لبسها صلوات ربي وسلامه عليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطيع أن يخرج يديه منها لأنها كانت ضيقة، فأخرجها من تحت الجبة. يعني الجبة كأنه العباية، يسمى اليوم العباية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج يومها، فغسل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يعني، فأراد المغيرة أن يخلع جوربي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا، فإني أدخلتهما طاهرة ومسح عليهما. وفي جواز المسح على الخفين بارك الله فيكم. طبعا وفي مسألة ستر العورة وفي كذلك أمور أخرى بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. نيكسي بليفر و نتيجه تس انا لانجي بليفر كونك افدست نو اين ساتس فور اونس است ساج ايش jetzt aktuell bezüglich dieser Überlieferung oder nicht aktuell würde ich sagen, sondern wichtig in dieser Überlieferung mit unserem Thema verbunden, weil das geht eher um die Streichen über die Socken. بارك الله فيكم. المغيرة بن شعبة رضوان الله عليه berichtete eines Nachts begleitete ich den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam auf eine seiner Reisen. Er fragte mich, ob ich etwas Wasser bei mir habe. Sagte ja. Da stieg er von seinem Kamel und ging in die Dunkelheit, bis er nicht mehr gesehen werden konnte. Als er zurückkam, goss ich Wasser aus dem Wasserbehälter und er wusch sich das Gesicht. Zu dieser Zeit trug er ein weites Übergewand aus Wolle und konnte daher seine Arme nicht aus den Ärmeln ziehen. Daher streckte er sie von innen aus dem Gewand und wusch seine Unterarme. Dann strich er mit den Händen über seinen Kopf und vollzog die Waschung. Ich wollte ihm helfen, seine Ledersocken auszuziehen, doch er sagte, lass sie, ich habe sie über meine sauberen Füße gezogen. Und er wichte mit seinen Händen drüber. In einer anderen Version, das ist bei Bukhari Muslim, in einer anderen Version heißt es, er trug ein langes Gewand aus Scham mit engen Ärmeln. In einer weiteren Fassung wird berichtet, dass sich dies auf dem Weg zur Schlacht von Tabuk ereignete. Jetzt barakallahu fikum. Wo das war, wie das war, ich meine, das ist für uns ist wichtig hier, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam ein Gewand trug. Ein Gewand aus Scham, die Ärmel waren eng. Er könnte das nicht raus durch die Ärmel strecken, deshalb unter dem Gewand hat er das gemacht. Und dann natürlich das Hadith, das geht an der ersten Stelle bezüglich Streichen über die Socken. Das ist eigentlich der Sinn des Hadiths. Das heißt, Al-Mughira bin Shu'bah ist bekannt. Weil Al-Mughira wollte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dass er die Ledersocken vom Propheten sallallahu alaihi wasallam auszieht. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nein, lass das. Ich habe die angezogen, nachdem ich meine Füße gewaschen habe. Aber der Sinn ist, barakallahu fikum, wenn ein Gewand, auch die Ärmel ein bisschen eng sind, da kann man diese Gewand tragen, das ist für die Männer natürlich. Und dass man sozusagen auch verschiedene Arten, verschiedene, sage ich jetzt, Trachte oder Trächter aus verschiedenen Ländern tragen darf. Weil einmal der Prophet hat was aus dem Jemen getragen, einmal aus Syrien was getragen, einmal aus Bahrain was getragen. Und jedes Mal hat er sich angezogen, anders. Es ist überhaupt kein Problem, dass man das macht. Hauptsächlich, dass man sich an die Regeln der islamischen Bekleidung Barakallahu hält. باب استحباب القميص عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص رواه داود والترمذي وقال حديث حسن وهو صحيح في صحيح الجامع وفي صحيح أبي داود إذن بارك الله فيكم من أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القميص وذلك أن القميص أستر من الإزار والرداء في ستر أكثر وكانت النبي صلى الله عليه وسلم يلبسون الإزار والرداء وأحيانا القميص وغير ذلك وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القميص هل هو القميص اللي هذا نلبسه اليوم يعني اللي يسموه الجلابية ممكن هو أقرب الأشياء إليه ولكن الله أعلم الله أعلم ولكن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه صلوات ربي وسلامه عليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا كابتل 118 793 und zwar سلمة رضوان الله عليها سلمة رضوان الله عليها berichtet, dass sich der Gesandte Allah صلى الله عليه وسلم am liebsten mit einem langen Hemd bekleidete. Hemd, das bedeutet Kamis, Gewand. Das war Abu Dawud al-Tirmidhi und das ist sahih, barakallahu fikum. Das war, das geht Al-Kamis. Al-Kamis, barakallahu fikum, normalerweise heute sagen wir, Al-Kamis ist Hemd. Aber meistens jetzt dialektmäßig, wenn man sagt Hemd, da versteht man, dass es mit Kragen und dann mit Händen hier und mit Händen hier und das ist Al-Kamis. Und hier heißt das Part. Das ist Al-Kamis. Aber barakallahu fikum, Al-Kamis in der Religion, das ist etwas, was lang ist. Also so lang noch. Das ist, was wir nennen, Gelabia. Sagt man, oder langes Gewand. Der Prophet hat das am meisten gemacht. War das genauso, wie das heute aussieht? Allah, wir wissen nicht genau. Aber das ist, was der Prophet am meisten gemacht hat. Was der Prophet am meisten gemacht hat. Warum? Weil das Barakallahu fikum am meisten die Aura bedeckt. Auch das ist mehr als diese beiden Tücher, was man angehabt hat. Früher, da hat man Barakallahu fikum bei der Person, hat man zwei Tücher gehabt. Ein Tuch von unten und ein Tuch über die Schulter. So. Aber natürlich, wie man heute zum Beispiel bei Hajj macht, ihr sieht das, da nennt man diese beiden Tücher, ein Tuch für Oberkörper, ein Tuch für Unterkörper. Aber, Barakallahu fikum hier, der Prophet hat das am meisten gemacht. Das wird von den Hadithen, wir können mit Sicherheit zwei Themen hier haben, und zwar Weiß, Farbe und Qamis als Kleidungsart. Das sind die besten. Wenn der Muslim sich anzieht und er will wirklich etwas nach der Sunna machen, dann sollte er Weiß anhaben und Qamis anhaben. Du kannst auch was anderes tragen, kein Problem. Hauptsächlich, du hältst dich an die Regeln. Ich würde heute, barakallahu fikum, hier stoppen, weil das nächste Mal wir reden über ein interessantes Thema, und weil wir reden, barakallahu fikum, über über das Thema, barakallahu fikum, Länge der Bekleidung. Und zwar diese Überlieferung, was vom Gewand über die Knöchel reicht, ist für das Höllenfeuer bestimmt. Das heißt, wenn man sich inshallah سنقف هنا ولكن في المرة القادمة سنتكلم حول قوله تعالى ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. مسألة الإسبال بارك الله فيكم ذاكم الله خير. Und das ist sehr wichtig, weil viele Leute hier natürlich sich daran nicht halten, sondern viele Leute, du siehst heute, wie sie sich anziehen, als ob die Sache normal wäre. Heute ist der 4.11.13. Deshalb, barakallahu fikum, stoppen wir hier. Bizni ta'ala. Dann wir auch die Zeit nutzen. Das nächste Mal, wie ich schon gesagt habe, reden wir über dieses Thema. Wenn ihr Fragen habt, hier, barakallahu fikum.